Ihr seht, wie sich das Glück des teuersten Rivins durch die gewohnten Blicke in dieser angenehmen Zeit zu seines Hauses Wohl verneut. Der Segen krönet sein Bemühen, dass unsere Philuris so manchen Vorteil schafft. Und dieser Segen macht durch seine starke Kraft dass Not und Ungemach von seiner Seite fliehen.